Aber der Kaiser schlägt sich mit den Franzosen herum, um ihnen Mailand und Burgund abzunehmen, und ahnt nicht, dass in Deutschland bei dieser erdbebenartigen Erschütterung jetzt mehrere Mailand und mehrere Burgund zu gewinnen sind, wenn er durch die Macht seiner Landsknechte Ruhe gebietet und genial und vorurteilsfrei eingreift. Karl V. ist eben kein Deutscher und ist zudem seiner Denkart und Kaiseridee nach an die alte Kirche gebunden. Das schlägt jede ausgreifende Kaiserpolitik von vornherein zu Boden. Der andere Mächtige aber muss wegen der feindseligen Haltung des Kaisers gegen seine Lehre vorsichtig auftreten und darf nichts tun, was den Blitz herabbeschwören würde. Er muss sich auf die Fürsten stützen und diese stehen gegen die Bauern. Aus seiner Mönchszeit her ist ihm Auflehnung mit Waffengewalt verhasst, doch bedenkt er nicht, dass er selbst die folgenschwerste Auflehnung gebracht hat, dass Wort und Lehre auch Waffen und oft noch schicksalsvollere sind als Morgensterne und Hellebarden. Er vergisst, dass es seine Aufgabe ist, sich als nationaler Reformator und Liebling des Volkes um sie zu kümmern, die aufgrund seiner Parole von der Freiheit des Christenmenschen zu den Waffen gegriffen haben. Luther ist leider kein politisches Genie. So geht alles seinen Gang. Der Kaiser versäumt seine beste Stunde, er und der Reformator enttäuschen die Bauern. Luther fordert sogar in einer wilden Schrift wieder die räuberischen und mörderischen Bauern, die Fürsten, auf, dem Aufstand mit brutaler Gewalt ein Ende zu bereiten. So flutet die revolutionäre Bewegung ohne Führer dahin, die Götz von Berlichingen und Florian Geyer sind Haudegen, von denen der Letztere für eine untergehende Sache als Held zu sterben weiß, aber Führer sind sie nicht. Der Aufruhr wird immer zügelloser und reift dem erbarmungslosen Schwert der Rächer entgegen. In Mitteldeutschland hat Thomas Müntzer die Scharen aufgerufen und sie hausen entsprechend dem fanatischen Temperament ihres Erweckers. Bildersturm und Klosterbrand. Der austilgende Krieg soll ein Gottesstreit sein. Thomas Müntzer will als Werkzeug des rächenden Gottes dessen Gericht, das er für nahe bevorstehend hält, bereiten. In Mühlhausen in Thüringen ist der Sitz seiner Herrschaft. Der Aufstand tobt nun vom Südwesten Deutschlands bis nach Thüringen, bis ins Vogtland und bis ins Erzgebirge. Aber schon gehen die Ritter- und Landsknechtsheere des Schwäbischen Bundes und der Fürsten die Bauernhaufen an, die zu ernstlichem Widerstand gar nicht fähig sind. Thomas Müntzer erliegt bei Frankenhausen den sächsischen Herzögen und dem Landgrafen von Hessen. 35 Jahre alt wird er nun hingerichtet. Im Vogtland und im Erzgebirge, früher schon im Fuldischen, wird es still. Die elsässischen Bauern müssen sich, bei Zabern eingeschlossen, dem Herzog Anton von Lothringen ergeben, der sie, es sind ihrer 17.000, unter Bruch des vereinbarten freien Abzuges niedermetzeln lässt. Die württembergischen Bauern schlägt der Truchseß von Waldburg bei Sindelfingen, Weinsberg wird aus Rache für den Helfersteiner verbrannt. Die Bauern vom Rhein müssen bei Bruchsal die Waffen strecken. Der helle Haufen versucht vergebens, sich des Marienbergs zu bemächtigen, dann zieht er sich zurück. Der Ritter Berlichingen lässt am 29. Mai heimlich die Bauern im Stich, die Verlassenen werden am 2. Juni 1525 bei Königshofen an der Tauber vom Bruchseß gestellt und niedergehauen. Zwei Tage danach endet auch der schwarze Haufen Florian Geyers bei Ingolstadt und Sulzdorf. Der tapfere Ritter ist bald darauf in der Nähe von Schwäbisch Hall gefallen. Im Juni bricht über die Städte Würzburg und Rothenburg ein schweres Strafgericht herein. Der große Bildschnitzer Thielmann Riemenschneider hat bei der Folter, die über ihn als einen am Aufstand der Bürger gegen ihren bischöflichen Herrn Beteiligten verhängt wurde, seine kunstfertige Hand auf immer verloren. Nach diesen fürchterlichen Mai- und Junitagen mit ihren blutgierigen Morden und entsetzlichen Strafgerichten senkt sich Totenstille über das zertretene Land. Bürgerkrieg ist aller Kriege grausamster und so oft sinnlosester. Im Bauernaufstand sind in Franken allein 50 Klöster und 292 Burgen zerstört, in Thüringen mindestens 70 Klöster vernichtet oder geplündert worden. Und nach all diesem Schrecklichen ist die Lage der Bauern fast überall schlechter als zuvor. Das Landesfürstentum hat den Nutzen. Noch halten sich die Bergleute und Bauern im Salzburger Bergland. In der benachbarten Steiermark haben sich Schladming und Eisenerz den Aufständischen angeschlossen. Erst im September werfen bayerische und schwäbische Truppen und im Ennstal die Österreicher die Erhebung nieder. Noch einmal flammt die Empörung im nächsten Jahre auf, bis ihr das Blutgericht von Rastatt im Juli 1526 ein Ende bereitet. Das einzige Land, wo die Bewegung einen Erfolg gebracht hat, ist Tirol, wo Erzherzog Ferdinand eine Besserung der Lage gewährt. Allerdings gehören die Bauern hier schon seit jeher den Ständen an. Überall ist so unendlich viel Blut sinnlos vergossen worden. Und wo war bei alledem der Kaiser geblieben? Er saß ferne in Spanien und freute sich des Triumphes über den französischen König. In Deutschland verschärft sich die Stimmung zwischen den religiösen Parteien. Einem katholischen Dessauer Bündnis tritt das Gotha-Torgauer Bündnis des Kurfürsten Johann von Sachsen und des Landgrafen Philipp von Hessen gegenüber. Karl, dessen Ankunft in Deutschland erwartet wird, sieht sich in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelt, dem sich in der Liga von Cognac Venedig, Florenz, Mailand und der Papst verbündet haben. Ein Vormarsch deutscher Landsknechtshaufen unter dem alten Georg von Frundsberg bringt die Sache des Kaisers in Italien zum Sieg. Geradewegs rücken Frundsberg und Karl von Bourbon auf den Kirchenstaat zu. Der Papst versucht vergebens, sich loszukaufen, die spanischen Söldner und die Landsknechte bestehen auf der Plünderung der ewigen Stadt. Georg von Frundsberg erleidet bei der Meuterei seiner Soldaten einen Schlaganfall und muss das Heer verlassen. In Schwaben ist der alte Soldatenvater schon am 20. August 1528 gestorben. Inzwischen haben die Belagerer sich bereits im Mai der Stadt der Päpste bemächtigt. Karl von Bourbon ist beim Sturme gefallen. Um Mitternacht setzt die grauenhafte Plünderung ein, die viele Tage dauert, das ärgste Zorngericht, das die ewige Stadt jemals betroffen hat. Nur gegen schwere Zahlung erreicht der Papst Waffenstillstand. Spanier und deutsche Landsknechte, unter ihnen auch viele Anhänger der neuen Lehre, bewachen ihn. Da die Waffen des Kaisers trotz mancher Wechselfälle in Italien siegreich bleiben, kommt es zu Barcelona zum Frieden mit dem Papst. Mit Franz I. am 5. August 1529 zum Frieden von Cambrai, den die unermüdliche Tante des Kaisers, Margarete, und Luise, die Königinmutter von Frankreich, zustande gebracht haben.